1. Schließlich, mein Bruder, freut you im Herrn. Es ist für mich nicht lastig, euch die zu wiederholen und es hilft euch, die Botschaft besser zu verinnerlichen. 2. Hütet euch vor den Erhanden, den bösen Arbeiten und denen, deine auf osse rituali y die Beschneidung wird legen. 3. Den was sind die Warren besnittenen, die Gott im Geist amberten, sich in Christus Jesus ruhmen und nicht auf menschlich Leistungen oder osse Merkmal vertrauen. 4. Obwohl ich selbst Grund hat, auf menschlich vor sich zu vertrauen, falls jemand anders meint, dies tun zu können, so kann ich es noch viel mehr. 5. Ich werde am 8. Tag beschnitten, gehorsam volk Israel, zum Stamm Benjamin, bin ein Hebräer von Hebräen und nach dem Gesetz ein Pharisäer. 6. In meinem Eifer verfolgt ich die Gemeinde und lebte, was die Gerechtigkeit nach dem Gesetz betrifft, untadelig. 7. Doch all das, was ich einst als Vorteil betrachtet, habe ich am Christi Willen als Verlust angesehen. 8. Mehr noch, ich betracht als Verlust im Vergleichsam und Vergleichlichen mit der Erkenntnis Christi Jesu, meins Herrn. Am Seintwillen habe ich als aufgegeben und halte es für wertlosen Abfall, damit ich Christus gewinne. 9. Und in im gefunden Word, nicht mit einer eigenen Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz stammt, sondern mit der Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus von Gott kommt. 10. Mein Ziel ist es, in zu erkennen, die Kraft seiner Auferstehung zu erfahren und in seinen Leiden teil zu haben, in dem ich seinem Tod gleich Word. 11. In der Hoffnung, so zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. 12. Nicht, dass ich dies als schon erreicht oder bereits Vollkommenheit erlangt hat, viel mehr strieb ich danach, es zu ergreifen, weil ich selbst von Christus Jesus ergriffen worden bin. 13. Bruder, ich betracht mich nicht so, als hat ich es schon erreicht, aber eins Tuesday ich verges, was hinter mir liegt, und streck mich aus nach dem, was vor mir liegt. 14. Ich jage dem Ziel entgegen, am den himmlischen Preis zu gewinnen, zu dem Gott mich in Christus Jesus berufen hat. 15. All die Rief sind, sollten so denken. Und falls in igen deinem Punkt anders denkt, wird Gott euch auch darüber Klarheit verschaffen. 16. Wichtig ist nur, dass wir in dem festhalten, was wir bereits erreicht haben. 17. Bruder, folgt meinem Beispiel und achtet auf Diogenes, die so leben, why were es euch als Vorbild gesät haben. 18. Den wir leben so ich habe es euch oft gesagt und sages jetzt und ertranen, das sie feinde des Kreuzes Christi sind. 19. Ende ist der Untergang, Borch ist Gott, sie ruhmen sich dessen, wofür sie sich schamen sollten und sie sind nur auf irdisch dinge bedacht. 20. Unsere Heimat jedoch ist im Himmel, von wo wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. 21. A word unseren verganglichen Leib seinem herrlichen Leib gleich gestalten, und zwar durch die Kraft, mit der auch als sich unterwerfen kann.